WDR 5. Erlebte Geschichten. Seit 35 Jahren ist Romani Rose Vorsitzender des Zentralrats der Sinti und Roma in Deutschland, seit Bestehen dieses Gremiums. Alle 4 Jahre ist der 1946 in Heidelberg Geborene in seinem Amt bestätigt worden und bleibt damit die Stimme, die die Interessen der von den Nazis verfolgten und in der Bundesrepublik oft abschätzig als Zigeuner bezeichneten Sinti und Roma vertritt. Roses Großeltern waren in Auschwitz und Ravensbrück ermordet worden, sodass die Überlebenden der Familie direkt nach dem Krieg laut die Forderung erhoben, die Täter zu verfolgen und zu verurteilen. Seit 1991 leitet Romani Rose die Geschäftsführung des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Bis 1982 hatte er als Kaufmann und Kunsthändler gewirkt. Meine Familie waren Künstler. Mein Großvater war, ja, ich möchte nicht sagen ein berühmter Musiker gewesen, aber er war ein guter Musiker. Er spielte Zither. Und mein Vater spielte Geige und mein Großvater spielte auch noch Klavier. Und die hatten ein sogenanntes Wanderkino und sie sind in die entlegensten Dörfer gegangen. Das war damals natürlich eine Sensation. Heute hat man überall ein Kino, aber damals war das etwas Besonderes. Und da sind sie in die entlegensten Dörfer gegangen, hatten dort in Gasthäusern oder in Gemeindesälen die Räumlichkeiten angemietet. Und haben dort, in der damaligen Zeit gab es noch die Stummfilme vorgeführt und hinterher auch Konzerte, also Musikveranstaltungen gemacht. Und das Ganze hatte eine Tradition, man kannte sich schon in den Gemeinden, also was unsere Familie gewesen ist. Und für die Leute war das eine willkommene Ablenkung, die waren immer sehr, sehr willkommen und man kannte sich. Und meine Eltern und meine Großeltern, also ich habe das Gespräch nur mit meinem Vater führen können, hatten immer von der schönen alten Zeit gesprochen. Meine Familie stammte ursprünglich aus Oberschlesien. Also mein Vater ist in Großstrelitz geboren, das ist heute polnisch. Und wir können unsere Herkunft bis ins 16. Jahrhundert nachweisen, weil die Nazis, als sie die Verfolgung unserer Minderheit durchgeführt haben, mussten sie ja erstmal festlegen, wer Zigeuner ist, in Anführungszeichen. Das war der damalige Sprachgebrauch für unsere Minderheit. Und weil das für die Nazis im Gegensatz zu den Juden sehr, sehr schwierig war, denn wir waren katholisch überwiegend, der Rest war protestantisch und die Leute waren integriert als Arbeiter, Akademiker, Künstler, also das ganze Berufsfeld, was man heute auch hat. Und die Nazis wollten ja in ihrer Planung, weil sie den arischen Menschen, der musste natürlich ein bestimmtes Äußeres auch mit sich bringen, also strohblond, wasserblaue Augen und so weiter, hat man dann Genealogien angelegt, die bis zurück ins 16. Jahrhundert gingen. Und da gingen sie in ihrem Vernichtungswillen im Falle unserer Minderheit so weit, dass sie gesagt haben, dass selbst ein Achtel Zigeuner als rassisch minderwertig zu bewerten ist und der sollte dann auch dem Vernichtungsprogramm zugeführt werden. Das heißt, wenn unter 8 Großelternteilen einer dabei war, der dieser Minderheit angehörte, dann sollte er der Vernichtung überstellt werden. Und dadurch kann ich unsere Familie aufgrund dieser Genealogien, die ich eigentlich den Nazis zu verdanken habe, bis zurück ins 16. Jahrhundert nachweisen. In meiner Kindheit, schauen Sie, ich bin nach dem Krieg geboren. Meine Eltern wohnten damals bei Karlsruhe. Mein Vater und mein Onkel haben damals ein Kino aufgebaut. Das war ein größeres Lichtspieltheater. Und unsere Familie war nach dem Krieg nicht als Angehörige dieser Minderheit, also als Sinti oder Roma, bekannt gewesen. Also unsere Familie war eine Sinti-Familie. Und die Leute sind unserer Familie mit größter Achtung und großem Respekt begegnet. Ich hatte sehr viele Freunde unter meinen Klassenkameraden, weil ich hatte das Privileg, auch mal Freikarten zu verteilen. Wir wohnten dort in einem, ja, ich habe das immer als ein Bauernhaus bezeichnet, weil im Hof hinten, da gab es noch so einen alten Brunnen, da musste man noch so mit der Hand das Wasser pumpen. Wir hatten danach dann eben auch, weil es wurde Kanalisation gelegt, dann eben fließendes Wasser. Aber in der damaligen Zeit, wie ich mich daran erinnern konnte, war im Hof noch dieser alte Brunnen. Und ich und mein Bruder, wir hatten jeder einen Hund. Seiner war etwas korpulenter, meiner war etwas dünner. Die Hunde waren wie Zwillinge, weil sie hatten genau die gleichen Fellschattierungen. Und das war noch dörfliches Leben, aber Sie müssen wissen, das war in den 50er Jahren, also so auch nach dem Krieg. Und eine wunderbare Jugend mit vielen Erinnerungen und unbeschwert und auch, was die Situation mit den Nachbarn anbelangt, eine, ich würde sagen, normale Situation. Wissen Sie, wenn ich mir heute die Situation überlege, dann war es natürlich so, die meisten der Leute waren in irgendeiner Form belastet. Nicht, weil sie, also in Bezug auf den Nationalsozialismus, in irgendeiner Form sich persönlich schuldig gemacht haben, aber die Belastung bestand auch darin, dass man auch nicht dagegen aufgestanden ist, dass man nicht gesagt hat, bis dahin und jetzt nicht weiter, dass man sich auch schützend vor den Nachbarn gestellt hat. Und es ging ja in diesem Ort, wo wir da unser Kino hatten, nicht darum, dass es irgendwelche Vorwürfe gegen irgendwelche Nachbarn gegeben hat, denn die Kriegszeit und die Verfolgungsgeschichte, die hat sich für meine Eltern an anderen Orten abgespielt. Aber das ist so im Rückblick, weil die Leute dachten, es ist eine jüdische Familie oder so und waren da ein Stückchen weit persönlich zurückhaltend, belastend. Und nicht, dass wir ihnen in irgendeiner Form einen Grund gegeben haben, sondern wir hatten ein Zusammenleben in Normalität. Das einzigste Problem, das bestanden hat, war, dass meine Eltern keine Gelegenheit hatten der Aufarbeitung. Es gab keine gesellschaftliche Aufarbeitung in Bezug auf die Verbrechen der Nazis gegenüber unserer Minderheit, den 500.000 Sinti und Roma im NS-besetzten Europa. Ich möchte es mal so sagen, darüber habe ich eigentlich nie nachgedacht. Ich wusste, dass ich noch eine zweite Sprache spreche und ich wusste auch von meinen Eltern, dass meine Großeltern eine bestimmte Form von Musik geliebt haben. Mein Vater war sehr, sehr religiös, sehr katholisch, eine große Verbundenheit, überhaupt unsere Familie, eine große Verbundenheit zu ihrer Kirche, also zur katholischen Kirche und dass wir eine andere Sprache noch zusätzlich sprechen. Aber meine Eltern hatten große Unsicherheit über die Vergangenheit, auch innerhalb der Familie zu sprechen, uns als Kinder etwas zu erklären. Ich muss natürlich dazu sagen, stellen Sie sich mal vor, 56, ich war vielleicht 10 Jahre alt, was sollte mein Vater mir erzählen? Aber ich habe dann später auch gemerkt, dass er die große Sorge hatte, dass die Vergangenheit mich in meiner Unbefangenheit belastet, meiner Unbefangenheit, nämlich hier in diesem Land wieder Wurzeln zu schlagen und ja eine Zukunft mit meinen Kindern aufzubauen. Diese Dinge sind natürlich manchmal aufgebrochen, wenn Bekannte, Verwandte, Onkel, Tanten und so weiter gekommen ist und mein Vater hat sehr darunter gelitten über den Verlust seiner Eltern. Mein Großvater, sein Vater ist in Auschwitz ermordet worden. Meine Großmutter, die kam auf einen Transport nach Ravensbrück. Das Ganze war nur deshalb möglich, weil der Schwiegersohn meiner Großeltern, das war ein Musiker und er spielte in der sogenannten Zigeunerkapelle. Die hatten ein bisschen mehr Informationen als die anderen. Was unglaublich ist, ist, dass jemand so wie Mengele, der ja berüchtigt war, Dr. Mengele, der mit Menschen Experimente durchgeführt hat, auf grausame Weise, der getötet hat zur Forschung, dass der zum Beispiel mit Sinti und Roma im Lager Jazz spielte. Und noch ein anderer SS-Mann, die spielten Jazz, der in Nazi-Deutschland als entartet galt, weil das wurde, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, von den Nazis als Negermusik bezeichnet. Die SS liebte Jazz und es gab bei uns sehr gute Musiker, einen berühmten Saxophonisten, die Jazz dort spielten und dadurch auch Informationen hatten und den direkten Kontakt auch zu der SS und zu der Lagerleitung. Und als 1944 das sogenannte Zigeunerlager aufgelöst wurde. Es gibt dazu ja eine Vorgeschichte vom Widerstand und so weiter. Da hat die SS die letzten, also es waren noch 6000 Angehörige der Minderheit in Auschwitz-Birkenau gewesen, in dem Lagerabschnitt B2E. Da hat die SS dann eine Selektion durchgeführt und hat 3000 Menschen ausselektiert. Das waren Frauen und Kinder und alte Menschen, Kranke, die dann in der Nacht vom 1. auf dem 2. August von der SS ins Gas getrieben worden sind. Und die anderen haben sie dann auf andere Transporte in andere Lager gebracht. Und da war auch meine Großmutter dabei, die wohl schon sehr alt war. Aber durch das, wo ihr Schwiegersohn Musiker war, ist sie dann nach Ravensbrück gekommen. Sie ist in Ravensbrück ermordet worden. Eine weitere Tante von mir in Bergen-Belsen, sie ist von der SS erschossen worden, weil sie andere Häftlinge darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Engländer oder die Amerikaner nicht mehr weit sind, wie sie damals gesagt hat, und man hat sie in der Lagerleitung verraten, sie ist erschossen worden. Von meiner Familie 13 Personen. Ich bin, wie gesagt, nach dem Krieg geboren. Ich habe, Gott sei Dank, die späte Geburt gehabt und bin sehr unberührt in meiner Entwicklung gewesen. Erst hinterher, so ein Stückchen weit, habe ich diese Erfahrungen meiner Eltern nicht mehr als Abenteuer gesehen, sondern als Demütigung und Erniedrigung, die uns diese Gesellschaft angetan hat, obwohl wir seit 600 Jahren Deutsche waren, katholisch waren, uns für dieses Land engagiert haben, ist dieser Bruch eingetreten, der uns rechtlos gemacht hat, so wie jüdische Bürger rechtlos gemacht worden sind. Wir sind aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen worden in Bezug auf Straßenbahn, Züge, Theater, also alle kulturellen Einrichtungen, und später deportiert worden. Ich habe das nicht erfahren, dass meine Eltern sich dahingesetzt haben und uns das Ganze da erzählt haben, sondern wir haben das in bestimmten Situationen erfahren. Was mir in tiefer Erinnerung geblieben ist, ist, dass es mal ein sehr naher Verwandter unserer Familie gekommen ist und mein Vater hatte sich mit ihm unterhalten. Sie haben zusammen eine Flasche Wein getrunken. Es war eine gute Stimmung und dann ist man eben auch auf die Eltern zu sprechen gekommen. Und mein Vater hat seine eigene Situation da nochmals geschildert, dass er mit seinen Eltern zusammen in Schwerin gewesen ist. Und dort in Schwerin ist mein Onkel und meine Großeltern dann verhaftet worden von der Gestapo. Sie wurden gesucht, sie kamen auf einen Transport und mein Vater konnte fliehen. Meine Großeltern sind nach Auschwitz gekommen, mein Onkel ist nach Auschwitz gekommen. Und das hat sich mein Vater nie verziehen. Und da habe ich zum ersten Mal, wenn ich daran denke, wissen Sie, mein Vater ist 68 verstorben, dann bin ich immer tief berührt, weil ich zum ersten Mal, wissen Sie, wenn ein Kind die Mutter weinen sieht, das ist etwas, was sie aber tief eingedrungen ist für mich, den Vater so schwach zu sehen. Und diese Erfahrung, diese hat mich natürlich dann geprägt. Das war für mich so etwas, was mich sehr, sehr neugierig gemacht hat. Also mehr über meine Großeltern zu erfahren. Ich konnte das nicht begreifen. Mein Vater hat sich schuldig gefühlt, weil für ihn war das wie ein Verrat, weil er die Eltern im Stich gelassen hat. Und die Entwicklung meiner Eltern war die gewesen, natürlich die Täter zur Verantwortung zu ziehen, die man für die Täter gehalten hat. Der eigentliche Täter war Adolf Hitler und Heinrich Himmler und Goebbels und wie sie alle geheißen haben und natürlich die vielen Eichmänner. Aber wir hatten nicht die Aufmerksamkeit in Israel, nicht die Aufmerksamkeit in Amerika oder in anderen Ländern. Und die Bundesrepublik, die hatte nicht den Willen zur historischen Aufarbeitung, sondern das Ganze war eine politische Notwendigkeit. Man hat sich nicht wirklich mit der Verstrickung dieser Verbrechen, die einmalig in der Menschheitsgeschichte waren und in der ein ganzer Staat, eine ganze Bürokratie beteiligt war, vom Lokomotivführer bis zum Postboten und zum Finanzbeamten, die Wissenschaftler, die alle da in dem großen Getriebe mitgewirkt haben, damit dieser Völkermord so planmäßig und so exakt buchhalterisch durchgeführt werden konnte. In den 60er Jahren, meine Eltern haben ja schon nach dem Ende des Krieges versucht, durch die Beauftragung von Detektiven die Täter aufzuspüren, die sie als die Täter ausgemacht haben. Und diese ganzen Dinge waren ja erfolglos, wenn Sie denken, dass zum Beispiel Adenauer, dessen Staatssekretär, der Schreiber der Nürnberger Rassegesetze war. Und das galt natürlich für die gesamte Bürokratie der Bundesrepublik, dass die Täter die Deutungsmacht wieder über die Opfer hatten, also zumindest über die Opfer unserer Minderheit, und die Opfer kriminalisiert haben. Sie haben ja immer davon gesprochen, dass die Verfolgung von Sinti und Roma eine Verfolgung aus kriminalpräventiven, also vorbeugenden Maßnahmen. Das war reine Nazi-Ideologie. Entscheidend ist, die Bürgerrechtsarbeit hat einen Wandel herbeigeführt. Für die gesellschaftliche Aufarbeitung gab es überhaupt gar keine Bereitschaft, wirklich die Täter auch zu präsentieren, zu zeigen, wir distanzieren uns von diesen Verbrechern. Das war in der damaligen Zeit so gar nicht möglich, weil da hätte man eine ganze Gesellschaft umdrehen müssen. Denn jeder war davon überzeugt, dass seine Mitwirkung eben etwas im nationalen Interesse war. Und der Umdenkungsprozess war nicht einer, der sofort da war, sondern der etappenweise gekommen ist, vor allen Dingen eben mit der Nachkriegsgeneration, die sich mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs auseinandergesetzt hat, die von den Verbrechen vernommen hat und dann natürlich die Eltern gefragt haben, und wo warst du? Und das waren die 68er, die hier die Demokratisierung in unsere Gesellschaft hineingetragen haben, dass der Staat und die Gesellschaft mal über ihre eigene Verstrickung und Bedeutung für dieses Verbrechen nachgedacht haben. Das war ein langer Prozess. Die Situation von mir ist ja nicht ein Einzelfall. Denn diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit meinen Eltern, nämlich im Schatten von Auschwitz aufzuwachsen, das haben auch viele, viele andere junge Leute unserer Minderheit gemacht. Und sie haben auch die Erfahrung gemacht mit fortgesetztem Unrecht durch willkürliche Polizeikontrollen, Schikanen und all diese Dinge. Mit Rassismus auf Campingplätzen, wo man Angehörige der Minderheit nicht draufgelassen hat, wo es Verbotsschilder gegeben hat, oder in Lokalen, wo man uns nicht reingelassen hat. All diese Sachen waren ja für uns vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte demütigend und erniedrigend. Und wir als junge Leute, wir waren auf der Suche nach einer Identität. Die Deutsche, die wollten wir zunächst nicht. Ja, wenn die Nationalmannschaft gespielt hat, habe ich nicht für Deutschland die Daumen gedrückt, weil ich konnte mich mit diesen Dingen nicht mit Deutschland identifizieren. Das Ganze war für mich eine Entwicklung, wie für viele andere auch, dass wir Politik gesehen haben, Politik, wie sie sich entwickelt. Wir haben ja eine gesellschaftliche Diskussion geführt. Die Auschwitz-Prozesse hat es gegeben. Das ist alles an die Gesellschaft herangetreten. Es gab die jungen Leute, die auf der Straße revoltiert haben. Und es gab die Unterschiedlichkeit im demokratischen Spektrum der Parteien, die natürlich alle auch mit Rückblick in die Zukunft blicken wollten. Der Hungerstreik war damals eine Überlegung, den wir durchführen wollten, um damit eben eine zentrale Aufmerksamkeit, um damit mal den europäischen und internationalen Fokus auf unsere Minderheit zu lenken. Und es gab da Diskussionen. Ich hatte damals so im Blickfeld verschiedene Orte und da hatte jemand die zündende Idee und sagte, warum gehen wir nicht dahin, wo unsere 600-jährige Geschichte einen Bruch gehabt hat, nämlich mit dem Machtantritt der Nazis und ihren Konzentrationslager und ihren Vernichtungswillen. Warum gehen wir nicht hier nach Dachau? Und dann sind wir nach Dachau gegangen. Es waren 12 Männer gewesen, 5 waren davon Überlebende und eine Frau, die nicht der Minderheit angehört hat und hat an dem Hungerstreik teilgenommen und diese Forderungen mit unterstützt. 1980. Und das Echo war ein internationales, es war nicht nur ein nationales, es war ein internationales. Es gab zunächst mal eine Diskussion, dass man uns diesen Ort verweigern wollte. Die Schlösser- und Seenverwaltung, die auch die Konzentrationslager verwaltet, hat uns auf ihr Hausrecht aufmerksam gemacht, denn den Hungerstreik haben wir an diesem Ort angekündigt. Und dieser Einlassung haben wir entgegengesetzt, dass das Hausrecht die Überlebenden der Opfer ausüben und nicht die, die heute glauben, die Gedenkstätten verwalten zu können. Und damit haben wir uns das Recht genommen, an diesem Ort an unsere Geschichte zu erinnern. Man muss ja verstehen, wie ist das Ganze gekommen? Es ging um unsere Identität und die konnten wir nur über die Gesellschaft wiedererlangen. Das heißt, wir mussten unsere Würde zurückverlangen. Wir wollten haben, dass die Bundesregierung den Völkermord anerkennt. Bei dem Hungerstreik war das ein zentraler Punkt. Wir wollten eine Beendigung von rassistischer Schikanen durch Behörden, vor allen Dingen eben durch Polizei. Wir wollten ein Ende der Kriminalisierung. Wir wollten, dass unsere alten Leute, die durch das Dritte Reich kaputt gemacht worden sind, psychisch und physisch, moralische Wiedergutmachung erfahren. Die historische Aufarbeitung der an ihnen begangenen Verbrechen und des an ihnen begangenen Unrechts und auch des Raubes, den die Bürokratie damals an unseren Menschen, genauso wie an jüdischen Menschen, durchgeführt hat. Niemand, der nach Auschwitz eingewiesen worden ist, hat eine Quittung erhalten, wenn man ihm die Goldzähne ausgebrochen hat, wenn man ihm sein Inventar gestohlen hat, seine Grundstücke weggenommen hat, wenn man ihm die Zukunft genommen hat. Wenn Sie sich überlegen, für einen Tag Auschwitz hat ein Überlebender, und Auschwitz war die Hölle, 5 Mark bekommen. 5 Mark pro Tag Auschwitz-Haftentschädigung. Und all die anderen Dinge der Entschädigung, ob das Vermögensschaden war, ob das Ausbildungsschaden war, das mussten sie nachweisen, das mussten sie dokumentieren. Und dass sie die Grundstücke gehabt haben, dass sie teure Instrumente gehabt haben, dass sie wertvolle Bilder gehabt haben, all das mussten sie nachweisen. Aber für uns stellt sich diese Frage in der Gegenwart nicht mehr. Die Frage der Entschädigung ist immer eine individuelle gewesen. Das Ganze hat dazu geführt, dass Helmut Schmidt 1982 den Völkermord aus rassischen Gründen völkerrechtlich anerkannt hat. Ich habe ihn noch ein paar Monate vor seinem Tod getroffen. Er wollte nochmals ein Gespräch mit mir führen. Ich habe mich dadurch sehr, sehr geehrt gefühlt. Wissen Sie, auch im demokratischen Rechtsstaat sind die Rechte nicht selbstverständlich. Sie stehen wohl in der Verfassung und im Gesetzbuch, aber man muss sie sich mit den demokratischen Mitteln erkämpfen. Es gibt auch heute noch in der Bundesrepublik Diskriminierung und Rassismus. Das ist aber mehr eine Diskriminierung und ein Rassismus innerhalb der Gesellschaft. In der Politik haben wir viel erreicht. Mein Vater wäre heute, glaube ich, sehr zufrieden, weil er von der Arbeit verspüren würde, dass wir mit unserer Identität sehr selbstbewusst in dieser Gesellschaft umgehen, weil kulturelle Identität ist kein Gegensatz zur nationalen Identität. Ich bin Deutscher und ich spreche die deutsche Sprache und ich habe auch eine eigene Kultur und diese Kultur ist für mich auch ein Selbstverständnis. Es geht uns um die gemeinsame Zukunft unseres Landes, unserer Heimat und um die gemeinsame Zukunft, die wir brauchen, Europa. Seit 35 Jahren Vorsitzender des Verbands der Sinti und Roma in Deutschland, Romani Rose, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, eine Sendung von Aysegül Acevit. Erlebte Geschichten bereits wieder am kommenden Dienstag, dem Reformationstag, dann mit Maria Jepsen, der ersten deutschen Bischöfin, eine Revolution in der evangelischen Kirche damals, vor 25 Jahren, zu hören übermorgen um 18.05 Uhr und um 22.30 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.